Affenliebe in Brandenburg. Kriminalsatire von Uta Maria Heim. Regie Barbara Plensat. So lang noch unten Linden die alten Bäume blühen, kann nichts uns überwinden. Berlin bleibt doch Berlin. Natürlich kapitulierte beim Sonderdezernat organisiertes Verbrechen nur noch die Klimaanlage. Ausgerechnet bei dieser Bullenhitze. Dabei hatte das sogenannte Verbrechen die Aufgabe, die gesamtdeutsch kopulierende Mafia zu zerschlagen. Eiskalt. Alte Seilschaften aus dem Osten, Kriminelle aus dem Westen, Blick auf die 5 neuen Länder. Das Verbrechen saß in Berlin, in der Hauptstadt, ehemals Ost, direkt unter den Linden, klebte auf dem Bürosessel und schwitzte. Wie viele? 22. Woher? Kigali. Wie das? Vertraulich. Hermine, eine verdeckte Ermittlerin, sprang auf. Sie beugte sich über den Schreibtisch ihres Vorgesetzten Ossi Oswald. Ich mach das nicht. Sah dem Hauptkommissar tief in die Augen und... Ich übernehme keinen Fall, bei dem ich nicht weiß, woher die Info... Interne Kanäle. Aha, von oben. Nach unten hielten sie dicht. Hermine war das Allerunterste. Sie hatte gerade mal die Ausbildung beendet. Dauernd kriegte sie die Kebabfälle. Wenn sie ankam, war alles Gyros mit Ketchup. Ihr wollt mich auflaufen lassen, weil ich eine Frau bin. Weil ich eine lesbische Frau bin. Na klar, Hermine, wir verheizen dich. Kigalis, lass doch die armen Schweine in Ruhe. Sie sind illegal. Wir haben Hinweise, dass sie sich in der Kleingartenanlage Prenzlauer Berg versteckt hatten. Du weißt, was zu tun ist. Nicht weit von dort in der Marke Brandenburg, der deutsch-demokratischen Pampa. Du musst die Führung übernehmen. Im Bermuda-Dreieck zwischen Strausberg, Bernau und Eberswalde. Du musst die Führung übernehmen. Betrat Chris Lebrun, Privatdetektiv, 25, teilzeitlesbisch, afrodeutsch, einen verwilderten Garten. Das kann ja heiter werden. Es war bereits heiter, brüllend heiß. Nichts deutete darauf hin, dass die Kleinkinoer Chaussee Nummer 13 bewohnt war. Eine verfallene, graue Hütte. DDR-mäßig. Schiefgetretene Stufenwiesen zur Haustür. Es gab kein Namensschild und auch keine Klingel. Hallo, hallo, ist da wer? Ist da keiner? Drinnen roch es süßlich, faulig. Die Fenster waren trotz der Hitze geschlossen. Auf dem Wohnzimmertisch stand ein Strauß vertrockneter Wiesenblumen. Matti! Auf einem der Stühle hockte Großtante Mathilde. Ihr Kopf hing seitlich herunter. Die Augen waren geschlossen. Tantchen! Natürlich war Mathilde von Kowalski schlohweiß. In Daddys Familie waren sie alle schlohweiß. Daher hatte seine ganze preußische Sippschaft Mama vergöttert. Die Preußen fanden es toll, dass Daddys Flamme schwarz war. Schwarz wie eine Kaffeebohne. Tantchen. Chrissy? Bist du das? Ja, Tante. Na endlich! Wird auch Zeit! Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Vor 20 Jahren? Du musst bei mir bleiben. Ich werde alt. Aber du hast dich seither überhaupt nicht verändert. Ich brauche Hilfe. Ich bin nämlich fast blind. Dem sogenannten Verbrechen in Berlin-Hauptstadt troff der Schweiß aus den Achselhöhlen. Die Klimaanlage röchelte, asthmatisierte. Von Montag früh bis Freitag Feierabend. Sie funktionierte nicht, nichts zu machen. Hauptkommissar Ossi Oswald trank ein alkoholfreies Bier nach dem anderen. Ich höre. Diese Stepper-Story ist irrwitzig. Die 22 Kinder sind gar nicht aus Kigali. Das sind ehemalige Prostituierte aus Kenia, die von der Kinderhilfsorganisation freigekauft worden sind. Interessant. Wie das? Vertraulich. Aha. Woher hast du das? Ich will wissen, woher du die Info hast! Interne Kanäle. Aha, von oben. Na denn. Pro Infanta, die waren das, heißt es. Ja, und jetzt versuchen vom Helfersyndrom gepeitschte Mitbürger, sie mit falschen Pässen und Abenteuerromanen auszustatten. Na, um die Abschiebung zu verhindern. Die Bundesgeschäftsstelle von Pro Infanta sitzt im Prenzlberg. Ja, quasi in der Nachbarschaft. Gut gemacht, Kleine. Willst du ein Bier? Nee, ich muss los. Schönes Wochenende, Chef. Wurde doch Blut geleckt, hä? Aber nein, woher denn? Hermine übernahm nur auf der Stelle den Fall, damit die Kinder nicht unnötig zu Kebab wurden. Szenenwechsel. Also ich geh nur los. Muss zum Augenarzt. Wär schön, wenn du den Boden bis zu meiner Rückkehr gewischt kriegst. Du weißt, wie sehr ich nasse Steinfliesen hasse. Ja, Tante. Der Nachbar fuhr vor. Siegfried Schröder, ein Säufer und Dackelzüchter, der Matti in goldbrandtrunkenem Zustand zum Arzt brachte. Gut, bleiben. Tschüss. Tschüssi. Grüß. Tschüssi. Röhrend schmiss ich seinen Trabi in den Schotter. Na wunderbar, die will ich los. Für die nächsten 2 Stunden jedenfalls. Chris litt unter einer vorgezogenen Midlife-Krise. Nur deshalb war sie für ein karges Taschengeld und eine mickrige Erbschaft bereit, die steinalte Tante Matti durch deren trüben Lebensabend zu begleiten. Chris stieg aufs Fahrrad. Ich muss mal raus! Vielleicht haben ja die Nachbarn Joint für mich. Das märkische Dorf Neu-Casino zählte 30 Seelen mit Chris 31. Vorausgesetzt, dass der Katholizismus, der in diesen ex-kommunistischen Flecken nun wirklich keine Rolle spielte, recht hatte. Ostrowski ist hier Paradies? Honolulu-See. Fall nach rechts. Chris radelte über einen postsozialistischen Schotterweg und achtete zwischen kloschüsseltiefen Schlaglöchern. Sie passierte eine Mischung aus Dünen und exotischen Schlingpflanzen, die irgendein Trottel ins Märkische versetzt hatte. Dahinter erhob sich eine prächtige Villa. Geil. Ostrowskis Landsitz. Mann, oh Mann. Ja, Ostrowskis Landsitz. Durch die Vegetation hindurch wucherten Stacheldraht und Selbstschussanlagen, eine Parodie der ehemaligen Zonengrenze. Das gegenüberliegende Seeufer war kaum 400 Meter entfernt. Es war verwahrlost und voller Gestrüpp. Dort wohnte jener Siegfried Schröder, der Matti gegenüber so hilfsbereit war. Na also... Badeplätzchen. Privatgrundstück betreten verboten. Nicht doch. Legal, illegal, scheißegal. Ich glaube, ich höre nicht recht. Was ist denn das? Das ist eine Demo. Oh, mon Dieu. Du mich erschreckt. Eine Demonstration. Gegen Ostrowskis Tierparadies. Tierschützer, okay? Sie protestieren gegen den Zoo, weil der die Tiere einsperrt. Und gegen Tierversuche. Manipulation mit menschlichen Genen und sowas, verstehst du? Verstehe ich. Klar. Altklug stierte der kurze Spargel in die Fülle der Botanik. Trotz seines wissenschaftlichen Ernstes ging er noch zur Grundschule. Zur Wendezeit hatte er noch in die Windel gepieschert, aber er quatschte, als sei er seit dem 11. Parteitag trocken. Außerdem blutete er aus der Nase. Und da? Hast du eine draufgekriegt, was? Ich heiße Malte. Malte Schröder, und du, wie heißt denn du? Hier, nimm ein Tempo. Putz dir die Nase. Weißt du, ich finde, in deinem Alter sollte man sich aus den Massenbewegungen lieber noch raushalten. Ich bin Chris. Hi, Chris. Siegfried hat mir alles genau erklärt. Siegfried? Aha. Siegfried Schröder, aha, dieser Dackelzüchter? Mein Vater. Er sagt, Ostrowski sei ein übler Hund und Verbrecher. Mit demonstrieren tut er aber nicht. Tut er wohl. Tut er nicht? Er ist mit meiner Großtante Mathie beim Augenarzt. Gar nicht. Siegfried ist in die Stadt gefahren und holt Rosa ab. Der schützt die Tiere nämlich auch. Außerdem ist Rosa Geschäftsführer von Pro Infanta. Die schützen arme Kinder und so. Rosa? Das ist Mathis Bruder Wilhelm. Er heißt Rosa. Ah, Onkel Wilhelm. Ganz tolle Alte ist der. Ha. Hey, wieso haust du denn jetzt ab? Ich kann doch mit Demo gucken. Oder hast du jetzt Angst, hä? Rosa war früher Spion. Du meinst, er war bei der Stasi? Nee, aber so ähnlich. Er war bei der, na wie heißt das, Sozialdemokratie. Nicht möglich, der spitzelte für den Westen und da traut er sich hier noch her. Ja, er ist Siegfrieds Freund. Auf verbotenen Pfaden näherten sich die beiden dem Haupteingang. Die Demo reichte vom Eingangstor bis hinunter zur kleinen Kino-Chaussee. Oh, da sind ja Tausende. Na, aber ein paar hundert sind es schon. Einige Rastas fingen an, die Trommel zu schlagen. Sie hatten bestimmt auch was zu rauchen. Auch eine Undercover-Bullin hat humane Bedürfnisse. Hermine verzehrte Spaghetti. In Ostrowskis Tierparadies in Neukasino, nördlich von Berlin, ist zur Stunde im Wortsinn der Bärnuss. Tierschützer haben zu einer Demonstration aufgerufen. Wie vom Sprecher der zuständigen Polizeibehörde bereits verlautet, seien Versäumnisse seitens der Einsatzleitung zu beklagen. Na, typisch. Die eine Eskalation der Kundgebung nach sich zogen. Wahrscheinlich haben ein paar Einsatzwägelchen den Termin verschwitzt und dann baden gegangen. Die eröffneten Privatzoos ihre Transparente spannten, drangen maskiert in den Tierpark ein, betäubten Teile des Personals und versuchten, Tiere mit Gewalt aus dem Käfig zu entführen. Der Leiter des Zoos, Gust Ostrowski, erklärt, das Kidnapping sei gescheitert. Neukasino. Und jetzt? Mensch, da wohnt doch Chrissys Tante. Wollte Chrissy da nicht hinfahren? Chris. Nicht ganz uneigennützig erinnerte sich Hermine an ihre Ex-Lebensabschnittsgefährtin, die ihr noch einen Gefallen schuldete. Zu Chris hätten die 22 kleinen Kenianer Vertrauen. Naja, aber erst muss ich die Kids ja mal finden. Zum Stand der Dinge. Hermine war noch keinen Schritt vorangekommen. Sie dachte angestrengt nach. Na, in der Tat. Was liegt näher, als die Flüchtlinge in einer Kleingartenanlage im Prenzlauer Berg zu verstecken? Wo der Stolze zu sich selbst kommt. In einer Strebergartenkolonie. Es ging gegen Abend. Die Kleingartenanlage Grüne Hoffnung präsentierte sich im goldenen Licht. Die Hitze roch abgestanden nach Bier, Schweiß und Benzin. Neben der Flagge der Deutschen Demokratischen Republik wehte stolz das Reichsbanner. Hobbygärtner quälten sich mannhaft über den Rabatten. Sieh an, hübsche Datsche. Bei jedem Spaten hier kopuliert Kruppstahl mit deutscher Eiche. Aber das ist noch nicht alles. Dort drin wird randaliert. Hermine entsicherte ihre Waffe, schlich mit dem Rücken zur Wand auf die Tür zu, sprang mit beiden Beinen in den Raum und schrie: Halt! Keine Bewegung! Erstaunt hielt der Gorilla, der in aller Seelenruhe das Inventar zerpflückt hatte, inne. Er hatte ein pechschwarzes, gesund glänzendes Fell, sensible Hände mit langen, schmalen Fingern und sanfte, kluge Augen. Na, du bist mir aber ein hübsches Kerlchen. Hey, wie heißt du denn? Der Gorilla fing an, sich für Hermines Knarre zu interessieren, die diese nach wie vor schussbereit auf ihn gerichtet hatte. Du bist ein echt guter Typ. Weißt du? Er wollte sie haben. Ich möchte jetzt gerne gehen. Daraus würde nichts werden. Der Gorilla, der übrigens Kimble hieß, Kimble wie Dr. Richard Kimble, der Serienheld, war wie dieser auf der Flucht. Er griff nach der Gartenspritze. Cool bleiben, Junge. Und richtete das Sprührohr exakt auf Hermines Augen. Ganz cool bleiben, ja? Okay, Baby. Hey, wir können über alles reden, okay? Sie versuchte, den Gorilla in eine der vier Ecken zu treiben. Nein! Oh no! Er wählte die, in der ein signalroter Rasentraktor stand. Hey, geh da runter, mach keinen Scheiß, Mann! Für einen Affen seiner Intelligenz war es ein leichtes, den Elektrostarter zu bedienen. Kimble gab Gas. Mit Volldampf rauschte er in Richtung der offenen Tür. Hermine sprang zur Seite, schoss. Der Schuss verfehlte sein Ziel. Unterwegs in die Freiheit schnappte sich der Gorilla im Sturm die Waffe. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Der reißt mir das Teil im Vorbeiflug aus der Hand. Wahnsinn. Was nicht durch die Tür passte, Wahnsinn, nahm der Rasentraktor einfach mit. Das war's noch nicht. Der Rest des Schubs folgt. Schau, Gorilla. Du hast noch einen Schuss. Szenenwechsel. Die Sonne ging unter. Chris saß in Tante Mattis Vorgärtchen, zog an ihrem Joint, als ein grashüpfergrüner Porsche neben ihren nackten Beinen hielt. Kann ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Mein Name ist... Gust. Gust Ostrowski. Sie sind der Tierparkbesitzer, habe ich recht? Hi, Gust. Was kann ich für Sie tun? Chris bot ihm den angespeichelten Joint an, er lehnte ab und verpasste sich zwei Sprühstöße eines Bronchospasmolytikums. Ich höre, Sie sind Privatdetektivin. Oh, natürlich. Ich habe in Berlin ein Ermittlungsbüro. Gute Lage. Freut mich außerordentlich. 5.000 pro Tag, dazu 100%ige Diskretion und ein bisschen Pressearbeit. Plus Gefahrenzulage, Mehrwertsteuer extra. Einverstanden. Wobei der Gelbhaubenkakadu harmlos ist. Eine große Klappe und nichts dahinter. Bingo. Gust Ostrowski stand auf und marschierte im Viereck über die Platten. Und links? Selbstverständlich habe ich größtes Interesse daran, die Öffentlichkeit in verantwortungsvollem Maßstab zu informieren. Die Betonung liegt auf verantwortungsvoll. Daher sollte das Verschwinden einiger Tiere auf keinen Fall zu einem Medienspektakel missbraucht werden. Ich verstehe. Das missfiele sowohl der pennenden Polizei als auch den Geizhälsen von ihrer Versicherung, nicht wahr? Spucken Sie es aus. Was? Wie viele Tiere sind weg? Ein Gorilla. Mhm. Drei Schimpansen. Oh. Ein Löwe. Nilpferd. Ja. Und ein Gelbauben-Kakadu. Macht, wenn ich mich nicht irre, insgesamt 7? Oh la la. Mathilde von Kowalski schlief schlecht. Mit offenen Augen lag sie da und lauschte in sich hinein, bis gegen 5 Uhr die Vögel pfiffen. Ey, du terroristische Kanaille! Sag das nochmal, Verbrecher. Chaotenbraut! Chaotenbraut. Er hat Chaotenbraut zu mir gesagt. Jedes der 6 befreiten Tiere genoss auf seine Weise die Freiheit. Chris war bereits beflissen dabei, diesem Treiben wieder ein Ende zu setzen. Zusammen mit Malte dümpelte sie in einer Jolle auf dem Honolulu-See und lauerte dem Nilpferd Sissi auf. Da. Mensch, Malte. Da. Malte. Da. Da. Da. Bleib ruhig! Oh, voll geil! Das Nilpferd Sissi spritzte eine gewaltige Fontäne hoch. Seine Glubscher weiteten sich zu 2 Blutalten. Das war deine Idee! Ruhe! Ein Hippopotamus ist gefährlich. Er kann sehr, sehr wütend werden. Aber sein Fleisch schmeckt total cool. Dann mach es alle! Vorerst betätigte sich Sissi als Außenbordmotor. Sie dockte an der Jolle an und transportierte diese gelassen an das zum Tierpark gehörende Ufer. Gut gelaunt erhob sie sich aus dem Wasser. 2 Tierpfleger eilten herbei. Jetzt hat Ostrowski sie wieder. Oh Gott. Ich meine, wir tun so, als hätten wir das Nilpferd gefangen. Da haben wir doch auch. Weißt du zufällig, was Ostrowski zu DDR-Zeiten war? Gegenfrage. Stimmt es, dass noch mehr Tiere frei sind? Noch 6. 4 Affen, ein Löwe und ein Gelbhauben-Kakadu. Ein Löwe? Malcolm! Hey, der ist super! Wirklich, der hört auf mich! Ich schwöre, der hört auf mich! Ostrowski, Malcolm. Zu DDR-Zeiten. Was war er? Ein Auftragsmörder. Er hat die Leute gekillt, die der Staatsanwalt nicht verurteilen konnte. Deshalb hat er ihm auch den Wendezug geschenkt. Beute. Aus alten Parteigeldern. Ja, kannst du glauben, Meister Nadelöhr. Das Wochenende verpuffte, die Hitze blieb. Ossi lutschte Eiswürfel. Er sann auf Urlaub. Scheiße, was ist mit dir passiert? Unfall? Schlägerei? Sieht ja schlimmer aus. Kleine Auseinandersetzung mit Ostrowskis Gorilla. Jetzt ist meine Dienstwaffe weg. Er hat sie. Ja, na lass uns das mal machen. Ja, verschwinde. Na, wenn das so ist. Ich habe auch eine 1A-Krankschreibung. Aber wer übernimmt die Pseudokigalis? Ja, du! Manchmal war es hart, eine Bullin zu sein. Als verdeckte Ermittlerin musste Hermine sich durchwursteln. Mutterseelen allein. Kein Schwein ging ihre Probleme was an. Kein Schwein interessierte sich für ihre demolierte Fresse. Hermine dachte an die Liebe. Sie sattelte ihr Aluross. Schwerst lediert, läuft wie geschmiert. Oder wie war das noch? Am Ortseingang von Neukasino war der Löwe los. Im verwilderten Grundstück des Hundezüchters Siegfried Schröder versuchten Fachkräfte, das Tier wieder einzufangen. Er hat meinen Dackel mit Zappi weggefressen. Wir werden versetzen, Siegfried. Hermine stieg vom Rad ab und sah zu. Hierher, Malcolm. Mach Platz, mach Platz. Oder ich schieße. Nicht schießen, nicht. Ruhig, Mel, ruhig, ist doch nur für alle Fälle. Gemessenen Schritts näherte sich der Spargel dem Löwen. Hi, Malcolm. Altes Fell. Du darfst Ostrowski gern ins Bein beißen. Aber bitte, nur ganz wenig. Nur so, dass es ihm wehtut, okay? Du sollst es auf jeden Fall dran lassen. Das Bein. Zum Erstaunen aller führte Malte den Löwen ab. Du hättest Löwenbändiger werden sollen. Ich bin Löwenbändiger, Herr Ostrowski. Bravo. Bravo. Hau ab. Ich warne dich. Und Schmiede macht dich vom Acker so nervt. Sachte, sachte, ja? Hermine nervte nicht unangekündigt. In ihrer liebevollen Art hatte sie Chris ein Briefchen geschrieben. Liebe Chris, ich bin an einem Fall dran, der ziemlich dubios ist. Und da du in der Nähe bist, kannst du mir vielleicht helfen, aufgrund der Hautfarbe, Sprachen etc. Bereite dich bitte darauf vor. Du kannst mit mir keinen Kontakt aufnehmen. Ich komme am Montagnachmittag. Hermine. Was willst du denn hier? Nach alledem, was du mir angetan hast? Nach alledem, was du mir angetan hast. Zumindest das Ende des Spektakels wollten beide doch mitkriegen. Sie passierten rekordverdächtig schnell die Schlaglochchaussee. Trotzdem kamen sie zu spät. Auf Schröders Anwesen fanden sie nichts weiter als Sperrmüll und einen Haufen Briketts. Verdammter Mist. Gut gebrüllt, Löwe. Im Zwinger tobten die Dackel. Übergeschnappt sprangen sie am Maschendraht hoch, an der Stelle, wo draußen Siegfried Schröder lehnte. Er hockte da und ließ den Kopf hängen. Tot. Die Kugel war sauber überm Auge platziert. Hermine beugte sich über ihn. Er war noch warm. Willst du mich in eine Scheiße verwickeln? Ich dich? Aufgesetzt. Der Mörder hat ihm die Knarre direkt ans Hirn gehalten. Das heißt, Schröder hatte Vertrauen. Er glaubte an einen Scherz. Ja, oder er war zu besoffen. Ja, vielleicht auch Selbstmord. Und dann kam zufällig einer vorbei und hat die Knarre mitgenommen. Entschuldigung, meinen Sie vielleicht diese hier? Gestatten, Wilhelm von Kowalski. Onkel Willi! Meine Freunde nennen mich Rosa. Du erinnerst dich, es war in Ost... Berlin. Ich bin Mattis Bruder. Ich wollte meinen Freund Siegfried besuchen. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hierher? Und wie kommen Sie an diese Waffe? Die fand ich da drüben im Gras. Geben Sie her, das ist meine. Das ist meine verfluchte Dienstwaffe. Wir müssen die 110 anrufen. Ich bin die 110. Er ist tot, mein Siegfried ist tot. Tun Sie doch was. Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte? Als die Provinzbulleria gesteckt kriegte, von welch exponierter Stelle Hermine kam, nämlich vom Sonderdezernat Organisiertes Verbrechen aus der Hauptstadt persönlich, bestätigte sie ihr gerne, sie war zur rechten Zeit am rechten Ort. Keine der Landbulletten war scharf auf Kompetenzgerangel. Schon gar nicht bei dieser Bullenhitze! Während Hermine in Neu-Casino ermittelte, wurde Rosa zurück nach Berlin gekarrt. Exklusiv, sozusagen. Allerdings nicht in seine Dreiraumwohnung, in einem Sozialhilfe-Ghetto irgendwo zwischen Marzahn und Hohenschönhausen, sondern direkt an Ossis Schreibtisch. Sieh an, Rosa! Altes Haus! Was treibt dich hierher? So geht euer Staat mit mir um. Mach mir die Dinger ab! Stehen dir doch gut, die Goldkettchen. Mit Handschellen rede ich kein Wort. Doch ohne nicht. Stimmt's, Herr von Kowalski? Was macht Pro Infanta? Gehen die Geschäfte? Halten Sie den Mund, ehe ich mich vergesse. Entschuldigung, sorry, pardon, pardon. 40 Jahre lang habe ich alles getan, damit im Osten die Sonne aufgeht. Soziale Marktwirtschaft, Urlaub in Rimini, Freiheit der Andersdenkenden, ein Missverständnis, eine Illusion. Das stelle ich mir hart vor, wenn man sein Lebenswerk restlos begraben muss. Naja, ein Kinderhilfswerk kann eine Utopie nicht ersetzen. Es ist hart. Ich war Agent aus Leidenschaft. Ich habe an die Versprechen der Sozialdemokratie geglaubt. Kennen Sie Gustav Strowski? Selbstverständlich. Sein Vorleben ist aktenkundig. Er war ein Killer. Sicher. Und ein Killer bleibt ein Killer. Und ein Agent bleibt ein Agent. Sie stehen unter Mordverdacht, Genosse von Kowalski. Wie geht es übrigens Ihrem reizenden Freund und Schwester? Oh? Apropos Matti. Ihr war überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken, dass Hermine mit in Chrissys Bettchen schlief. Natürlich war die alte Dame nicht prüde, doch zwei aneinander gedrängte, nackige, weibliche Leiber. Richtest du dich auf Länge ein? Nur so ein, zwei Wochen. Zwischen uns ist alles geklärt, ja? Oh. Hermine kroch in ihren mega getesteten Polyweiß-der-Teufel-Schlafsack. Ich bin müde. Merkst du, dass du metertief in der Scheiße steckst? Wer, ich? Ich? Oh, man kann dich nicht alleine lassen. Dito, meine Liebe, wenn du dich hier nicht eingemischt hättest, wäre Schröder vermutlich noch am Leben. Man hat dir seine Leiche auf dem Tablett serviert. Du arbeitest für Ostrowski. Na und? Na sauber. Dein soziales Engagement war schon immer beispiellos. Ja, und deins erst. Illegale Asylbewerber abfangen. Ich spiel da nicht mit. Kannst du vergessen. Vielleicht haben die beiden Fälle was miteinander zu tun. Oh ja, Logo. Tierschutz und Kinderschutz ist ja fast dasselbe. Und Rosa ist der Geschäftsführer von Pro Infanta. Er hat 100 pro Erdreich am Stecken. Hat er deshalb gleich Schröder erschossen? Ossi wird ihn schon bearbeiten. Ich muss das Wesentliche im Auge behalten. Ja, dann spiel Mutti für Malte. Seine Echte ist ja bei der Geburt gestorben. Der Spargel. Der ist jetzt von halber Vollweise umgestiegen. Im Übrigen hat er seinen Vater garantiert nicht auf dem Gewissen. Auf welchem Gewissen? Na, wo steckt der überhaupt? Terroristen, Chaoten, Neger! Wir kriegen den Kerl. Hast du gesehen? Dort drüben sitzt er. Dafür, dass sie beinahe blind war, sprach Tante Matti auffallend oft davon, was sie gerade gesehen hatte. Wo denn, Mistviech? Er ist politisch desorientiert, den muss man mal umerziehen. Er ist ein Gelbhaubenkakadu, nichts weiter. Das sollte ihm endlich klar werden. Also ich sehe keinen Kakadu. Sie denn, ist sie Frühstück, Uhr. Nimm Platz, meine Lieben. 7 Uhr. Sie hören mal die Tutte. Berlin. Eine Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes hat 3 Schimpansen aufgegriffen, die am vergangenen Freitag von militanten Tierschützern aus Ostrowskis Tierparadies in Neukasino freigelassen worden waren. Die Schimpansen erfreuen sich bester Gesundheit. Nähere Angaben das ging aber schnell. Damit ich wusste, ist was gefreut. Genau solche Meldungen hätte ich verhindern müssen. Was meinst du, was jetzt losgeht? Ein Medienspektakel. Wo ist dann die Butter? Die Versicherungen werden schäumen. Bei den Beträgen, die jetzt fällig werden, diese Viecher sind doch über beide Ohren versichert. Ich nicht, ich bin gefeuert. Wieso? Ostrowski kassiert immerhin immense Versicherungssummen. Der kriegt die Viecher nie wieder unter Vertrag. Zumindest zeigt er sich dumm und dämlich. Sein Ruf als So-Sheriff ist im Eimer. Nur mal sagte, der Einzige, der immer noch frei herumläuft, ist Kimble. Und der Gelbhaubenkakadu, dieser Verbrecher. Hm. Na und der Mörder, der läuft ja auch noch frei. Mutter Gottes, die Leiche. Es gibt ja eine Leiche. Sonderbar. Manchmal waren alte Leute sehr, sehr sonderbar. Erst jetzt, während sie in ihre Schrippe biss, schien Tante Matti zu begreifen, dass Siegfried Schröder tot war. Erschossen mit der letzten Kugel aus Hermines Dienstpistole. Also, jemand muss Kimmel die Knarre abgejagt haben. Ach, was du nicht sagst. Wer? Auf Schröders Grundstück waren außer ihm selbst zur Tatzeit 4 Leute. Ostrowski, Malte, Rosa und Hermine. Ich? Ja, klar. Mhm. Gib mir mal die Butter. Mein Bruder Rosa, ein Spion, ein Sozialdemokrat, ein Spinner. Aber ein Mörder? Nein. Maltes Motiv wäre tatsächlich am schlüssigsten. Vatermord, ein gängiges Motiv aus der Literaturgeschichte. Ja. Bloß ist der Spargel für derlei Inszenierungen noch zu ungebildet. Ja, Vlad Ostrowski, unser Profikiller. Aber angeblich hatte der den Löwen schon abtransportiert, als Schröder erschossen wurde. Seine Mitarbeiter geben ihm ein Alibi. Das ist nichts wert. Das sind dieselben Leute, die ihn doch früher schon gedeckt haben. Ja, oder? Das war ein Fünfter. Einer, von dem wir noch überhaupt nichts ahnen. Kinder. Hättet ihr euch nicht einen weiblicheren Beruf aussuchen können? Irgendetwas Schöngeistiges? Und wieso nehmt ihr nicht einen schönen, jungen, intelligenten Mann? Oder zwei? Das kam ausgerechnet aus dem Mund von Tante Matti, die nie verheiratet gewesen war und sich ansonsten über ihr Vorleben beharrlich ausschwieg. Na, Chris hat ja schon einen. Malte. Ich mach mir Sorgen um den Spargel. Gnadenlos stach schon wieder die Sonne. Kein Wölkchen schwächte sie ab. Labile Leute mussten wegen Hitzeschocks behandelt werden. Das Morgenfernsehen jubelte. Die Moderatorin kam im schulterfreien Kleid. Die Grenzschützer trugen Uniform. Bis zum Hals zugeknöpft, packten sie die Schimpansen-Story aus, bis ihnen der Schweiß aus den Knopflöchern troff. Willst du bloß in Schröders Bruchbude? Chris und Hermine hatten keine Zeit zum Fernsehen. Sie sammelten Primärerfahrung. Die Haustür ist versiegelt. Wir müssen durch den Keller. Von Malte keine Spur. Ja, wenigstens hat er die Dackel gefüttert. Was liegt dir an Schröder? Du redest wie eine Bullin. Mann, ich bin Bullin. Und als solche warte ich gewöhnlich auf den Durchsuchungsbefehl. Ja. Und auf die Verstärkung. Leider fehlten in dem Puzzle noch ein paar Teile. Über Neu-Casino kreiste ein Polizeihubschrauber. Der sucht Kimmel. Der sucht Malte. Schlechtes Gewissen. Nö. Das ist mir schlichtweg peinlich. Bei meiner Nahkampfausbildung hätte ich die Waffe gegen den Gorilla verteidigen müssen. Und privat? Ist dir da was peinlich? Nö. Chris und Hermine waren gleich stark. Sie waren exakt gleich stark. Hermine? Warst du das? Rauskommen! Los! Wir sind bewaffnet! Verflucht, wo ist denn hier der Lichtschalter? Zack, es werde Licht. Eine 25-Watt-Birne beleuchtete mickrig eine unpassend massive Tür. Sie stand halb offen. Malte? Sie ist aufgebrochen worden. Chris ging hindurch und kam in eine Werkstatt. Jemand hatte soeben von draußen die Läden zugeknallt. Malte? Er hat uns reingelegt, er ist entkommen. Abgehauen, der Hund. Na, warte. Kostspielige Kopierer standen neben komplizierten Druckmaschinen und funktionalen Computern. Auf dem Bildschirm lag ein Bündel blauer Geldscheine. Aus einer Schublade grinsten hunderte von Passfotos. Sieh mal, hier. Viele Gesichter waren wie ihres. Boah. Schwarz. Siegfried Schröder also. Ein Könner offenbar. Ein Urkundenfälscher und Blütendrucker aus Leidenschaft. Bevor man ihm das Gehirn weggepustet hat. Zweifelsohne haben deine werten Kollegen diesen Keller hier übersehen. Ossi. Chris griff sich den Stapel mit Clara Schumann-Blüten. Es waren genau 220 Stück. 22.000 Mark. Sie war so erregt vom unverhofften Reichtum, dass sie den derben Schlag auf den Hinterkopf kaum spürte. Ach, sie fährt deine Bulldoggen zurück! Ach, Idiot, wir sind's doch, wir! Das macht ihr nicht absichtlich. Sagte sie, Chris, nicht absichtlich. Wie wär's, wenn du dich um deine Freundin kümmerst? Hier geblieben! Die Befehle erteile ich! Während der Fall sich zu immer monströseren Schweinigeleien auswuchs und die Ordnungshüter des Verbrechens endlich Schröders Keller stürmten, war es unter den Linden siedend heiß wie im Innern eines Toasters. Lola noch unten Linden, die alten Bäume blühen, kann nichts uns überwinden, Berlin. Bleib doch Berlin. Es gibt keine Kigalis und auch keine kenianischen Kinder. Wie das? Vertraulich. Hermine, eine verdeckte Ermittlerin, und Chris, eine Gelegenheitsdetektivin, beide gleich stark, exakt gleich stark und beide ziemlich lädiert, die eine vom Rendezvous mit einem Gorilla, die andere vom Nämlichen mit der Staatsgewalt, standen vor dem Schreibtisch des Hauptkommissars Ossi Oswald und schnappten nach Luft. Aber... Vergesst diesen Fall. Aber... Ich habe die Fälscherwerkstatt mit eigenen Augen gesehen. Schröder hat den illegal eingereisten Kids die falschen Papiere gezimmert. Ja, das wird sich nach unserem derzeitigen Einsatz nicht mehr beweisen lassen. Und Siegfried Schröder ist tot. Vergiss diesen Fall. Warum? Weisung von oben. Ja, soll das alles ein abgekartetes Spiel sein? Haben wir das Verbrechen? Haben wir den Gorilla in die Kleingartenanlage gebracht mit der Absicht, dass er mir dort die Dienstpistole abluchst, damit hinterher irgendwelche gekauften Idioten ungeschoren damit herumballern? Kim fuhr mit der S-Bahn in die Hauptstadt allein. Niemand hat ihn gehindert und hielt ihn für einen verkleideten Schnorrer. Das kam inzwischen sogar in die Nachrichten. Marty! Bestimmt steckt Marty dahinter. Klar, das hätte ich mir gleich denken können. Die hat mit dem arglosen Schröder die Viecher aus dem Zoo entführt. Sie war gar nicht beim Augenarzt. Sie ist gar nicht blind. Wie kommst du darauf? Und ich diente als Lockvogel. Ihr habt damit gerechnet, dass Hermine hinter mir herfährt. Und damit hattet ihr in Neu-Casino den Fuß drin. Ihr habt mich verheizt, weil ich eine Frau bin, weil ich eine lesbische Frau bin. Komm, reg dich ab, Hermine. Ganz schön abgefeimt, mein Tantchen. Mathilde von Kowalski ist eine verdiente Kollegin von der Volkspolizei. Sie ist zwar längst AD, aber sie hilft mir trotzdem gern, wenn es gar zu brenzlig wird. Und dieser Fall... Ja, und ihr Bruder Rosa, Wilhelm? Wilhelm von Kowalski. Ja, eine tragische Existenz. Ein Spion, er weiß hässliche Dinge über die frühere Arbeit des Bundesnachrichtendienstes in der ehemaligen DDR, die niemals herauskommen dürfen. Deshalb versucht ihr, ihn aus dem Weg zu räumen. Oder zwei Fliegen mit einer Klappe, ihm den Mord an Schröder anzuhängen. Ja, das geht jetzt ganz in die falsche Richtung. Schröder musste weg, weil er wusste, was Rosa war. Weiß. Sie waren Freunde. Und Schröder musste weg, weil er tausende und abertausende Pässe fälschte. Mit Hilfe der Behörden. Amtsmissbrauch. Du, komm. Bestechung. Komm, ich muss doch bitten. Ach, bestimmt ist auch euer feines Sonderdezernat in den Skandal verwickelt. Haben Sie etwa keine Bestechungsgelder angenommen, Herr Hauptkommissar Oswald? Lächerlich. 22 Kigalis. Ja, doch wohl eher 22.000. Ja, nicht wahr, Ossi? 22.000 Mark Bestechungsgeld, gezahlt in Form von druckfrischen blauen Blüten. Schröder sollte auffliegen, mitsamt seiner Werkstatt. Aber das Ausmaß der Sauerei musste auf Teufel komm raus verborgen bleiben. Und die interne Verstrickung des Verbrechens das natürlich ist auch. Lächerlich und gemein. Es ist eine ganz infame Dreistigkeit. Also wer hat Schröder nun umgebracht? Der Kimble natürlich! Wo ist Malte? Wo zum Teufel ist Malte? Die Sommerferien brachen aus. Überall drängelten sich Flüchtlingsströmen gleich entlaufene Urlauber. Auf der kleinen Kinoer Chaussee zog sich der Bandwurm der Kleinwägen bis runter nach Strausberg. Nur einer, der sich im Schneckentempo fluchend Neu-Casino näherte, musste unbedingt dorthin. Was drauf's, Gelein? Ich kriege dich. Mach schon, oder zum Kopf. Ich kriege dich, du altes Stasi-Schwein, du. Du wolltest Schröder schon zu DDR-Zeiten um die Ecke bringen. Damals war er Dissident und gefährlich, jetzt war er wieder Dissident und gefährlich. Du warst immer dafür, für den Kommunismus, für den Kapitalismus. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, Killer braucht es überall. Du hast ihn abgeknallt, Ostrowski, du. Im Auftrag der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Geht's denn da fröhlich weiter? Dieser Wendehals. Der Gelbhauben-Kakadu kriegte allmählich den politischen Durchblick. Schwenkbarer Betonkopf. Von wegen. Wir haben die Viecher losgelassen. Du hast sie selber befreit, Ostrowski. Dann diese läppische Privatdetektive drauf angesetzt. Nur so zum Schein. Nur zur Tarnung. Um den Verdacht auf uns zu lenken, auf unser schönes Sonderdezernat. Um uns auffliegen zu lassen, du. Ha! Ha! Ja, gut. Ja, wir haben Geld eingesackt. Ja, und? Hohe Summen, ne? Wir haben nichts gesehen, nichts gehört. Aber waren das nicht sozusagen soziale Dienste? Dienste an den Mitmenschen? Wir lassen uns fürs Überleben schmieren. Du dich fürs Töten. Ostrowski! Jetzt reden wir Tacheles. Scheiße. Packer du auf dem heißen Blech da. Oder gehst du da? Geh mal von mir. Gehst du von meiner Antenne runter? Geh! Du! Hau ab! Amon! Polizei! Polizei! Polizei! Polizei! Mit solcherlei kostspieligen Abrechnungen hatten Chris und Hermine nichts mehr zu schaffen. Sie überließen dem Hauptkommissar Ossi Oswald alleine das Feld. Pommes-Haas-Anwärterin. Wie findest du das, hä? Chris, die neben ihrer Ex und Wiedergeliebten im Exotikschilf des Honolulu-Sees lag, wie die Herrgöttin sie erschaffen hatte, zuckte die Schulter. Ich steige auf, Chris. Ich werde befördert. Ist das nicht wunderbar? Big Mac Ossi findet nämlich, ich hätte mich in diesem Fall ausgezeichnet geschlagen. Und jetzt kriege ich 4,5 netto im Monat. Und ein eigenes Ressort. Was ist denn das für ein Ressort, das du da leiten sollst? Ansprechpartnerin der Berliner Polizei für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Berufslesbe in preußischer Beamtentradition. Auf Staatskosten zur Lesbenengtanzfete. Also wenn das mal keine Kaltstellung ist. Wieso Kaltstellung? Hey, das Vertrauen zwischen Szene und Polizei muss doch endlich mal gestärkt werden. Du da, Hermine, Mensch. Täglich fallen Homosexuelle organisierten Übergriffen zum Opfer und trauen sich nicht, ihre Peiniger anzuzeigen. Ja, und warum nicht? Weil sich die Bullaria ins Fäustchen macht. Da drüben, Hermine, dort. Hallo! Die Bullenhitze bullerte. Alles war beim Alten. Nur, dass die Kinder endlich Ferien hatten. Ich will Aufklärung schaffen. Und auch innerhalb der Streife. Damit die Uniformierten lernen, wie sie mit der Homo-Szene umzugehen haben. Wir wollen da ein Netz schaffen zur Vorbeugung und Verbrechensbekämpfung. Wir kommen! Chris und Hermine hätten dringend was miteinander zu klären gehabt. Etwas ganz und gar nicht Dienstliches. Sie waren beide stark. Exakt gleich stark. Deshalb trug das friedliche Bild. Sie nervten einander. Sie mussten sich trennen. Sie mussten sich endgültig konsequent trennen. Du hörst mir nicht zu, Chris. Chris. Zur Vorbeugung und Verbrechensbekämpfung. Ja, und ich erstelle ein Konzept. Malte und Rosa näherten sich. Ach du Schreck. Zwischen sich führten sie Kimbel. Er sah gut genährt aus und war offenbar bester Laune. Oh, dem Himmel sei Dank. Irgendwo in der Nähe fiel ein Schuss. dessen Nachhall erfüllte noch eine Weile die Luft. Über Neu-Casino hing ein sirrendes Schweigen, das nicht mehr gebrochen wurde. Affenliebe in Brandenburg. Kriminalsatire von Uta Maria Heim. Die Rollen und ihre Darsteller waren Chris Lebrun, Adisat Semenic, Hermine, Barbara Philipp, Ossi Oswald, Thomas Thieme, Tante Matti, Margit Bendukat, Rosa, Klaus Piontek, Malte, Götz Schulte, Schröder, Joachim Kaps, Gust Ostrowski, Hans Teuscher. In weiteren Rollen Carla Besser, Frank Bokemeyer, Tobias Dutschke, Ute Lubosch, Ebba Rohwedder, Rolf Römer und Thomas Rudnick. Der Erzähler Hermann Lause. Ton Gertraude Paasche, Wenke Decker, Lutz Glandin. Regieassistenz Andrea Ghetto. Musik Lutz Glandin. Regie Barbara Plensat. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996.